Dem Genossen Kim Jong-un verlieh die avantgardistische Partei Indonesiens zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas den Titel des Ehrenführers. Der Beschluss für die Verleihung des Ehrenführertitels an Genossen Kim Jong-un wurde am 27. April auf der Sondertagung des Zentralen Leitungsrates der avantgardistischen Partei Indonesiens angenommen. Eine Veranstaltung für die Überreichung der Urkunde des Titels des Ehrenführers fand am 29. April im Zentralen Leitungsrat dieser Partei statt. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten der Avantgardistenpartei Indonesiens und der Bung Karno Universität Indonesiens und der Geschäftsträger AI der DIVJK und die Botschaftsangehörige in Indonesien. Es wurde die Urkunde für Ehrenführertitel dem Geschäftsträger AI der DIVJK übergeben.